Geist wird mich also regieren, dass ich auf rechter Bahne geh. Durch deinen Hingang kommt er ja zu mir. Ich frage sorgensvoll.